Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen. Sophie Scholl. Der Widerstand der Weißen Rose. Ein Feature von Sandra Pfitzner. Hauptbahnhof München, 1942. Eine junge Frau, schulterlanges braunes Haar, blickt sich vorsichtig um. In ihren Augen schimmert ein wenig Unsicherheit. Aber auch der verwegene Glanz eines Menschen, der fest entschlossen ist. Oh, sehr gut, niemand schaut her. Flink steigt sie die Stufen hinauf und verschwindet im Zug. Vorsichtig geht sie den Gang entlang und wirft dabei einen raschen Blick in die Abteile. Oh, endlich. Hier ist frei. Noch einmal blickt sie sich vorsichtig um. Dann schleicht sie hinein und platziert mit einer schnellen Bewegung ihren Rucksack auf einer der Ablagen. Nur Sekunden. Dann ist sie wieder im Gang und geht mit beherzten Schritten voran. Ein paar Abteile weiter öffnet sie die Tür. Heil Hitler, ist hier noch ein Platz frei? Heil Hitler, aber gerne. Ist alles frei. Die junge Frau, die sich hier im Zugabteil auf einen der Sitze fallen lässt, ist 21 Jahre alt und heißt Sophie Scholl. Ihr Blick schweift aus dem Fenster. Möchten Sie vielleicht einen Apfel? Wie bitte? Schauen Sie nur her. Haben die nicht schöne rote Backen? Sind das mal im Garten? Nein, danke. Das ist sehr nett, aber ich habe keinen Hunger. Sophie nimmt ein Buch aus ihrer Manteltasche und versucht zu lesen. Ihre Augen fliegen über die Seite. Aber keines der Wörter bleibt hängen. Sie ist zu angespannt. Ihre Gedanken sind ununterbrochen bei dem Rucksack, den sie in dem anderen Abteil abgelegt hat. Wenn den nur keiner entdeckt. Der Rucksack ist vollgestopft mit Briefen. Briefe, in denen Sophie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans und ein paar Freunden ihre Gedanken und Meinungen aufgeschrieben hat. Wenn der Zug am Ziel angekommen ist, wird Sophie vorsichtig den Rucksack holen und die Briefe an wildfremde Menschen verschicken. Niemand darf wissen, wer der Absender ist. Seine Meinung zu sagen, das bedeutet in der Welt der 21-Jährigen Lebensgefahr. Aber Sophie hat eben schon immer ihre Meinung gesagt. Forchtenberg am Kocher, 1928. Guten Morgen, Herr Lehrer. Guten Morgen. Sophie ist 7 Jahre alt. Seit einigen Monaten besucht sie die 1. Klasse. Schule ist damals noch ganz anders als heute. Wer kann die Schulregeln aufsagen? Ja? Anne? Wir sitzen aufrecht und still. Die Füße stehen fest auf der Erde. Wir sehen den Lehrer an. Anne ist ja so eine Streberin. Wir schwätzen nicht. In dem kleinen Klassenzimmer werden die Kinder unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam unterrichtet. Alle sitzen im selben Raum und haben denselben Lehrer. Deshalb sitzt auch Sophies Schwester Elisabeth, genannt Liesel, mit im Klassenzimmer. Sie ist ein Jahr älter als Sophie und hat heute Geburtstag. So, folgende Aufgabe für die Älteren. Wir werden jetzt das 1x1 wiederholen. Alle aufstehen. Josef, was ist 3x3? 9, Herr Lehrer. Sehr gut. Anne, 9x8? 72, Herr Lehrer. Mhm. Liesel, 7x8? Liesel! Wie bitte? 7x8. 7x8 ist... 7x8 ist... 54? Falsch. Setzen. Ja, Anne? 56. Sehr gut. Liesel, was ist denn heute mit dir los? Wer nicht aufpasst oder sich schlecht benimmt, wird bestraft, muss in der Ecke stehen. Oder bekommt vom Lehrer Schläge mit dem Stock innen auf die Handfläche. Tatzen nennt man das damals. Und das tut sehr weh. Die Schulkinder haben auch keinen festen Sitzplatz. Wer gut ist, darf vorne beim Lehrer sitzen. Wer zu viel falsch macht... Anne, nach vorn. Setz dich in die erste Reihe. Und du, Liesel, tausch mit Anne den Platz. Du sitzt heute hinten. Eigentlich ist Liesel eine gute Schülerin. Aber heute hat sie einen schlechten Tag. Schau nur, Liesel fängt gleich an zu weinen. Das ist so ungerecht. Und jetzt streckt Anne ihr noch die Zunge heraus. Sophie, hast du etwas zu sagen? Nein, Herr Lehrer. Dann ist es ja gut. Wir machen weiter mit dem... Doch, Herr Lehrer. Ja? Darf ich nach vorne kommen, Herr Lehrer? Die Mitschüler schauen verwundert von ihren Schulbänken auf. Was ist denn Sophie gefahren? Sie weiß doch genau, dass das wieder Ärger gibt. Auch der Lehrer stutzt, lässt sie aber gewähren. Ruhig geht Sophie nach vorne und stellt sich mit dem Rücken zur Tafel. Herr Lehrer, ich finde das ungerecht. Meine Schwester Liesel hat doch heute Geburtstag. Sie hat bestimmt nur kurz an den guten Kuchen gedacht, den unsere Mutter ihr heute backen wird. Geburtstag, so. Na gut. Ausnahmsweise, Liesel, Anne, zurück auf eure alten Plätze. Eigentlich ist Sophie ein recht schüchternes Kind, aber als der Lehrer Liesel ausgerechnet an deren Geburtstag bestraft, ist für Sophie ein Prinzip verletzt. Ein Prinzip, das wie ein Stern über ihrem ganzen Leben steht. Gerechtigkeit. Die Zeit, in der Sophie lebt, ist eine dunkle und brutale Zeit. Als sie 11 Jahre alt ist, kommen in Deutschland die Nationalsozialisten, die Nazis, unter ihrem Anführer Adolf Hitler an die Macht. Als Sophie 18 Jahre alt ist, wird Hitler mit Deutschland den Zweiten Weltkrieg beginnen. Dieser Krieg wird 6 Jahre dauern und etwa 70 Millionen Menschen das Leben kosten. Mit all dem ist Sophie nicht einverstanden. Sie will die Menschen in Deutschland wachrütteln. Dafür wird sie vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und ermordet werden. Bis heute gelten Sophie Scholl und ihre Freunde aus der Weißen Rose als Ikonen des Widerstands gegen die Unmenschlichkeit des Naziregimes. Unzählige Schulen, Straßen, Plätze sind nach ihnen benannt. Als Sophie am 9. Mai 1921 zur Welt kommt, ist Hitler noch nicht an der Macht. Geboren wird sie im Rathaus von Forchtenberg. Das Städtchen in Baden-Württemberg, dessen Bürgermeister Sophies Vater ist, zählt nur 850 Einwohner. Sanfte Hügel von dichten Wäldern bedeckt umgeben den Ort. Der kleine Fluss Kocher schlängelt sich gemächlich an hübschen Fachwerkhäusern vorbei. Sophie und ihre 5 Geschwister lieben die alte Burgruine. Sie eignet sich hervorragend zum Theaterspielen. Sophie, magst du heute mal das Burgfräulein sein? Oh ja. Gut, du wirst da oben im Turm von einem bösen Ritter gefangen gehalten. Ich komme auf meinem edlen Pferd angeritten, um dich zu befreien. Werner, du bist das Pferd. Mann, ich wäre viel lieber auch Ritter. Ach, wir brauchen aber ein Pferd, sonst funktioniert doch das ganze Theaterstück nicht. Ich kann doch nicht als edler Ritter zu Fuß gehen. Na gut. Sophie, bist du bereit? Muss ich die ganze Zeit still sitzen? Ja, du musst darauf warten, dass ich dich befreie. Aber ich kann mich ja auch selbst befreien. Ach, Schluss jetzt. Fangen wir an. Liesel, Inge, ihr seid die Zuschauer. Und bitte. Und wenn sie nicht Theater spielen, streifen die Geschwister Scholl durch die Wälder und essen wilde Brombeeren, liegen in der Sonne, bauen Behausungen aus Stöcken und Steinen oder bepflanzen die Kinderecke in Mutters Garten. Wenn Sophie, die häufig kränkelt, sich nicht gut fühlt, darf sie auch mal zu Hause bleiben und muss nicht in die Schule gehen. Mutter findet, dass Kinder ab und zu ausschlafen müssen. Aber Schule schwänzen, das geht trotzdem nicht. Wir müssen schon zumindest einen Schnupfen haben. Meine Großmutter, sie war aller Kreatur gegenüber einfach zugewandt. Sie war, das habe ich auch selber als Kind erlebt, wie sie mit verletzten Tieren, mit verletzten Vögeln umgegangen ist, wie sie die gepflegt hat. Also das, sie war eine außerordentlich warmherzige Frau. Also wir haben sie als Kinder unendlich geliebt. Thomas Hartnagel ist der Neffe von Sophie Scholl. Geboren wurde er 1949. Da war seine Tante Sophie bereits seit 6 Jahren tot. Persönlich kennengelernt hat er sie also nie. Und doch war sie in seinem Leben immer präsent. Vor allem, wenn er im Haus seiner Großeltern war. Man muss sich das so vorstellen, dass Sophie Scholl bei uns zu Hause in der Familie fast ein normales Familienmitglied war, wie jemand, der gerade halt nicht da ist, der gerade abwesend ist, aber eigentlich zur Familie gehört. Und bei vielen Gelegenheiten, immer dann, wenn sich so Anknüpfungspunkte ergeben haben, wurde eben auch von Sophie Scholl erzählt. Die feste Familienbande gibt Sophie und ihren Geschwistern Inge, Hans, Liesel, Werner und Tilde Kraft fürs ganze Leben. Es sind die Erinnerungen an die kleinen Momente im Schutz der Familie, die ihnen auch in schwierigen Zeiten Mut und Zuversicht geben werden. Momente wie der wöchentliche Badetag. Inge darf schon am Freitag baden, damit nicht all unser Dreck zusammenkommt. Dann werden wir für Klein 2 und 2 in die Badewanne gesteckt und haben die überaus wichtige Aufgabe, uns selbst zu waschen. Nach dem Bad wartet schon ein süßes Honigbrot auf die Kinder. Die Mutter erzählt dazu ein Märchen. Dann geht es ins Bett und die Mutter spricht das Abendgebet. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Und jetzt wird geschlafen. Gott, der Vater im Himmel, spielt im Leben von Sophies Mutter Lina eine große Rolle. Bevor sie Sophies Vater heiratete, war sie eine Diakonisse. Diakonissen sind so etwas Ähnliches wie Nonnen. Allerdings nicht in der katholischen, sondern in der evangelischen Kirche. Sie leben mit anderen Frauen in einer Schwesterngemeinschaft zusammen und wollen ihr Leben ganz in den Dienst Gottes stellen. Meist arbeiten sie in Krankenhäusern oder in Kinderkrippen. Die Regeln in solch einer Schwesterngemeinschaft sind nicht ganz so streng wie in einem Nonnenkloster, aber auch Diakonissen dürfen nicht heiraten. Als sich Lina 1915 in Robert Scholl verliebte, lebte sie bereits seit 11 Jahren als Diakonisse. Um ihn zu heiraten und eine Familie zu gründen, trat sie aus der Schwesterngemeinschaft aus. Doch die Liebe und das absolute Vertrauen auf die Gnade Gottes bleiben bestimmend für ihr Leben. Mutter, kannst du uns etwas vorlesen? Na gut, dann gib mir mal die Bibel. Mal sehen. Vielleicht Matthäus 7, Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass Gott auf uns aufpasst. Wir müssen nur an ihn glauben und in seinem Sinn leben. Wie bei dem Haus, das auf einem festen Fels steht. Egal, wie stark der Sturm auch sein mag, es fällt nicht um. Das ist aber schön. Sophie wächst mit diesem starken Glauben auf. Er ist neben der Familie der 2. feste Pfeiler in ihrem Leben. In Höhen und Tiefen wird er ihr Kraft geben. Und er wird schließlich die Grundlage für ihren Widerstand gegen Adolf Hitler und die Nationalsozialisten sein. Sophies Vater, Robert Scholl, ist 10 Jahre jünger als seine Frau Lina. Als Bürgermeister hat er für das kleine Forchtenberg große Pläne. Er will den verschlafenen Ort modernisieren. Hier gibt es noch nicht mal eine ordentliche Kanalisation. Wenn es stark regnet, dann steht das Wasser tagelang in den Straßen. Man kommt noch nicht mal bis zum Nachbarshaus ohne völlig durchnässt zu sein. Außerdem will er, dass gute Straßen gebaut werden, die Forchtenberg mit dem Rest der Welt verbinden. Es ist unglaublich. Nicht einmal das Postauto schafft es über die Hügel zu uns. Wer einen eiligen Brief erwartet, der ist auf die Postkutsche angewiesen, wie im letzten Jahrhundert. Aber das wird sich jetzt ändern. Er schafft es sogar, Forchtenberg ans Eisenbahnnetz anzuschließen. Die Einweihung des neuen Bahnhofs wird mit einem großen Fest gefeiert. Und Bürgermeister Scholl stiftet aus eigener Tasche eine moderne Bahnsteiguhr. Sophies Vater ist also ein wichtiger Mann. Bei Festzügen geht er voran, auf Versammlungen hält er Reden. Doch er ist auch ein schwieriger Mensch. Kompromisslos, mit klaren Ansichten. Kein geselliger Typ, der mit den Männern die Abende im Wirtshaus verbringt, sondern einer, der sich viele Gedanken macht. Auf Dauer macht er sich dadurch nicht gerade beliebt. Nach 11 Jahren wählen ihn die Forchtenberger ab. Tief gekränkt zieht Robert Scholl daraufhin mit seiner Familie nach Ludwigsburg. 2 Jahre später macht er sich in Ulm als Steuerberater selbstständig. Und so findet Familie Scholl im Jahre 1932 in Ulm ihre neue Heimat. Eine richtig große Stadt. In der Mitte steht das Münster. Eine riesige Kirche mit dem größten Kirchturm der Welt. Sophie ist jetzt 11 Jahre alt und geht auf das Gymnasium. Ulm gefällt ihr gut, aber das Leben hier ist ganz anders als im verschlafenen Forchtenberg. In Ulm spürt man jeden Tag, wie Deutschland sich verändert. Es ist die Zeit der Weimarer Republik. Eine unruhige Zeit. In Deutschland gibt es viel zu viele kleine Parteien. Alle sind zerstritten. Nach einer Wahl hält die Regierung meist nur wenige Monate. Dann zerbricht sie und schon wieder steht eine neue Wahl an. Es gibt viele Extremisten, also Menschen, die sehr radikale politische Ideen verfolgen und oft auch mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Die Kommunisten wollen Deutschland in ein Land nach dem Vorbild der Sowjetunion verwandeln. Sie wollen den Reichen ihr Geld wegnehmen und Fabriken sollen allen gemeinsam gehören. Die Nationalsozialisten mit ihrem Anführer Adolf Hitler wiederum glauben, dass die Menschheit in unterschiedliche Rassen unterteilt werden könne und dass die deutsche Rasse besonders wertvoll und stark sei und deshalb andere Rassen unterwerfen dürfe. Heute weiß man, dass diese Rassenlehre wissenschaftlich nicht belegbarer Unsinn ist. Vor allem gegen jüdische Bürger richtet sich der Hass der Nazis. Im Jahr 1932 ist die Stimmung zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen sehr aufgeheizt. Auch in Ulm kommt es fast täglich zu Kämpfen. Schlägertrupps der Nationalsozialisten verprügeln Kommunisten und umgekehrt. In großen Märschen ziehen die Nazis mit Fackeln durch die Stadt. Sophies Vater beobachtet das mit Argwohn. Da unten marschieren sie schon wieder. Robert! Als würden sie in den Krieg ziehen. Jetzt steht doch nicht dauernd am Fenster. Das Essen ist gleich fertig. Das ist widerwärtig. Wohin soll das noch führen? Und dann kommt der Tag, der alles verändert. Am 6. November gewinnt die Partei der Nationalsozialisten, die NSDAP, die Reichstagswahl mit 33,1% der Stimmen. Wochenlang zögert Reichspräsident von Hindenburg, ob er nun Hitler zum Reichskanzler ernennen soll oder nicht. Er traut ihm nicht. Und die Stimmung in Deutschland heizt sich weiter auf. Im Januar 1933 entscheidet er sich schließlich. Morgenpost! Amtliche Mitteilung des Tages. Reichspräsident von Hindenburg ernennt Hitler zum Reichskanzler. Morgenpost! Kaufen Sie hier die Morgenpost! Hitler macht große Versprechungen. Er möchte Deutschland wieder zu einem starken Staat in Europa machen. Denn fast 15 Jahre zuvor wurde Deutschland im Ersten Weltkrieg besiegt. Als Verlierer musste es einige seiner Gebiete abgeben und hohe Geldsummen zur Wiedergutmachung bezahlen. Viele Deutsche empfinden das als Schande. Außerdem geht es zahlreichen Menschen in Deutschland schlecht. Seitdem es 1929 auf der ganzen Welt zu einer schweren Wirtschaftskrise gekommen ist, haben viele keine Arbeit mehr. Hitlers Anhänger sind begeistert, die meisten anderen zumindest erleichtert. Sie glauben, dass nach der Zeit des politischen Streits endlich Ruhe einkehren wird. Auch die Scholl-Kinder können sich dieser Begeisterungswelle nicht entziehen. Sophie ist 12 Jahre alt und macht sich noch nicht viele Gedanken über Politik. Aber sie beobachtet genau ihre älteren Geschwister. Und die sind längst von der allgemeinen Aufbruchsstimmung erfasst. Sophies 15-jährige Schwester Inge, die in der Schule ein Referat über Adolf Hitler gehalten hat, schreibt in ihr Tagebuch: Die ganze Klasse war begeistert. Bei einigen Stellen musste ich die Tränen unterdrücken. Das ist so herrlich, wenn man sich so öffentlich zu einem großen Mann bekennen darf. Mit Leib und Seele gehöre ich Hitler. Natürlich nach Gott. Hitler ist ein Mann mit großer Ausstrahlung. Er hält mitreißende Reden. Manche, wie der Pfarrer im Ulmer Münster, halten ihn für den Erlöser. Deutsche Christen. Direkt von Gott geschickt, um Deutschland zu retten. Darum empfinden wir es wirklich wie das Wehen eines herrlichen Geistes, dass nun der große Teil unseres Volkes sich in einem Wollen und einem Streben zusammengefunden hat. Darum ist der wunderbare Anfang dieser Einheit ein Gottesanfang. Doch Hitler ist ein Wolf im Schafspelz. In 7 Meilenschritten baut er seine Macht aus. Politische Gegner werden verhaftet. Die anderen Parteien verboten. Das Radio, schon bald das wichtigste Sprachrohr, wird ab sofort ausschließlich von den Nationalsozialisten kontrolliert. Verzweifelt versucht Sophies Vater, seine Kinder zu überzeugen. Schon immer hat er mit seiner Familie ganz offen über Politik diskutiert. Vor allem mit dem 14-jährigen Hans liefert er sich heftige Wortgefechte. Dieser Hitler wird Deutschland ins Verderben führen. Siehst du denn gar nicht, wie sehr Deutschland Hitler braucht? Vielen geht es schlecht. Keine Arbeit, kein Geld. Ja, ja, wenn den Menschen erst die nackte Existenz untergraben ist und sie die Zukunft nur noch wie eine graue Wand sehen, dann hören sie leichter auf Versprechungen, ohne zu fragen, wer sie macht. Ja, aber Hitler hält seine Versprechen. Sieh dir doch nur die Autobahn an, die er baut. Ganz Deutschland ist im Aufschwung. Jetzt bricht die moderne Zeit an. Autobahn, ja, die gibt es nun. Und daran machst du seinen Erfolg fest? Wirklich, Hans? In Forchtenberg hast du selbst moderne Straßen bauen lassen. Aber und jetzt? Hast du denn? Jetzt redest du nur alles schlecht. Hitler hat so viele Arbeitsplätze geschaffen. Und vielen Menschen geht es jetzt besser. Hast du denn mal nachgedacht, wie er das bewerkstelligt? Die Kriegsindustrie kurbelt er an. Kasernen werden gebaut. Weißt du, wo das enden wird? Ja, im Wohlstand, Vater. Im Wohlstand für uns alle. Nein. Nein, mein Sohn. Im Krieg. Beide, mein Großvater sowieso aus politischer Überzeugung, meine Großmutter eher aus menschlicher, religiöser Überzeugung, haben beide von vornherein den Nationalsozialismus abgelehnt. Mein Großvater hat schon am 30. Januar 1933, an dem Tag, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, gesagt, Hitler bedeutet Krieg. Und seine Kinder haben das ihm nicht geglaubt. Zwischen Hans und seinem Vater entbrennt ein regelrechter Kleinkrieg. Robert Scholl stört sich zum Beispiel an einem Hitlerbild, das Hans in seinem Zimmer aufgehängt hat. Jeden Tag hat es mein Großvater wieder abgehängt und abends hat es dann Hans wieder angehängt. Am nächsten Tag hat der Großvater wieder, also sein Vater, mein Großvater wieder abgehängt, bis er dann mein Großvater irgendwann resigniert hat und gesehen hat, dass er da nicht gegen ankommt. Bald treten die Scholl-Kinder der Jugendorganisation der Nationalsozialisten bei, der Hitlerjugend, kurz HJ. Für die Mädchen gibt es die Unterorganisation BDM, den Bund Deutscher Mädel. Hitler ist wie der Rattenfänger von Hameln, der die Kinder mit seiner Flöte ins Verderben lockt. Was begeistert Sophie und ihre Geschwister eigentlich so sehr an der HJ? Einmal in der Woche treffen wir uns zum Heimabend. Dort wird gebastelt, getanzt und gesungen. Am tollsten ist es aber, wenn wir alle auf Fahrt gehen. Dann leben wir tagelang in der Natur, übernachten im Zelt und kochen auf einem Feuer. Wir lernen all die spannenden Dinge, die sonst nur Jungs lernen. Zum Beispiel, wie man mit einem Kompass umgeht oder sich an den Sternen orientiert. Wenn wir zurückkommen, dann fühlen wir uns unbesiegbar. Schließlich haben wir überlebt, ganz alleine, ohne Erwachsene. Die Jugendlichen erleben Abenteuer, bestehen Mutproben und sie können richtig Karriere machen. Jugend führt Jugend, lautet das Motto. Wer sich verdient macht, steigt in der Hierarchie auf und kann über andere befehlen. Das übt einen starken Reiz auf die jungen Menschen aus. Sophies ältere Geschwister Hans und Inge haben schon bald jeweils mehr als 100 Jugendliche unter sich. Inge bildet sogar die Gruppenführerinnen des BDM aus. 1936 wird auch Sophie Gruppenführerin. In einer feierlichen Zeremonie legt sie den Eid ab. Ich gelobe meinem Führer Adolf Hitler mein ganzes Leben hindurch unverbrüchliche Treue. Gratulation, kleine Schwester. Ich bin so stolz auf dich. Im BDM ist die Gruppe wichtiger als die Einzelne. Und das sieht auch die frisch gebackene Gruppenführerin Sophie Scholl so. Heil Hitler, Mädels. Schön, dass ihr da seid. Heil Hitler. Ich soll dir übrigens von Helene ausrichten, dass sie heute nicht kommen kann. Sie muss ihren Eltern in der Metzgerei helfen. Das geht nicht. Der Dienst an unserem Volk geht ja wohl vor. Geh und sag den Eltern, dass Helene hier gebraucht wird. Das Mädchen hat Erfolg. Helene darf am Heimabend des BDM teilnehmen. Doch in der nächsten Woche fehlt sie schon wieder. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Soll ich sie wiederholen? Das hat keinen Zweck. Diesmal machen wir das anders. Sophie schickt daraufhin einen Polizisten in die Metzgerei. Der zwingt die Eltern, ihre Tochter gehen zu lassen. In all ihrer Begeisterung merken die Scholl-Kinder lange nicht, welche Ziele die Nationalsozialisten mit der Hitlerjugend tatsächlich verfolgen. Hitler will ein Volk heranziehen, das seine Politik nicht in Frage stellt. Es gab natürlich auch politische Indoktrination. Es gab also Schulungen, politische Schulungen, die aber so subtil, so versteckt daherkamen, dass die Jugendlichen das nicht unbedingt gemerkt haben, sondern das war etwas, was sich sozusagen aus diesem Gemeinschaftserlebnis fast von selbst ergeben hat. Du bist nichts. Dein Volk ist alles. Das ist die wichtigste Botschaft, die den Jugendlichen Tag für Tag eingeimpft wird. Hitler will nicht, dass die Menschen selbstständig denken. Sie sollen gehorchen. Sogar dann, wenn das den Tod bedeutet. Nur so kann der Krieg funktionieren, den Hitler schon so lange plant. Aber wie kommt es, dass Sophie und Hans trotz all ihrer Begeisterung zu Gegnern dieses Systems werden? Zu den Widerstandskämpfern, als welche sie heute berühmt sind? Wahrscheinlich gibt es nicht das eine große Ereignis, das ihr Weltbild zum Einsturz bringt. Wahrscheinlich sind es viele kleine Begegnungen mit Menschen, die die Welt ein bisschen anders sehen. Und wahrscheinlich sind es auch die Ideen, die sich in den Zeilen von Büchern verstecken. Worte, die wie Saatkörner in fruchtbarem Boden langsam aufgehen und irgendwann die Erde durchstoßen und als Keime des Zweifels zum Himmel wachsen. In der Familie Scholl wird schon immer viel gelesen. Alle verschlingen Bücher geradezu, tauschen sie untereinander aus, diskutieren. Doch Bücher lesen ist in Hitlers Deutschland ein gefährliches Unterfangen geworden, denn nichts fürchten die Nationalsozialisten mehr als die Macht der Worte. Schon 1933, kurz nachdem Hitler Reichskanzler wurde, vernichteten seine Anhänger bei öffentlichen Bücherverbrennungen die Werke von unliebsamen Autoren. Viele Künstler verließen Deutschland und gingen ins Exil, beispielsweise nach Amerika. Die Liste der im Deutschen Reich verbotenen Autoren ist lang. Albert Einstein. Thomas Mann. Franz Kafka. Leon Feuchtwange. Heinrich Mann. Heinrich Heine. Kurt Tucholsky. Erich Kästner. Stefan Zweig. Und die Liste hört nicht auf. Nichts darf man heutzutage mehr lesen. Unglaublich. Wollen die, dass unsere grauen Zellen verkümmern? Vor allem jüdische Schriftsteller stehen auf den schwarzen Listen der Nazi-Regierung. Für jüdische Bürger ist das Leben in Deutschland längst zur Hölle geworden. Lehrer und Professoren werden entlassen und dürfen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Nazi-Trupps verwüsten Läden von jüdischen Geschäftsleuten und rufen dazu auf, nicht mehr bei Juden einzukaufen. Mit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 werden Juden zu Bürgern zweiter Klasse erniedrigt, die praktisch keine Rechte mehr haben. Menschen, die selbst deren Eltern oder Großeltern aus dem jüdischen Kulturkreis kommen, dürfen Angehörige der sogenannten deutschen Rasse nicht mehr heiraten. Ob jemand Jude ist oder nicht, das legen die Nazis anhand ihrer Rassenvorstellungen fest, willkürlich. Auch Sophie macht bald ihre ersten Erfahrungen mit diesem Regelwerk. Am Wochenende waren wir wieder auf Fahrt. Wir haben bis spät in die Nacht am Lagerfeuer gesessen und zur Gitarre Lieder gesungen. Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Das klingt so wunderbar. Wie gern wäre ich da auch dabei gewesen. Na, dann komm doch nächstes Wochenende einfach mit. Du weißt auch, dass das nicht geht. Ich darf nicht in den BDM, weil ich doch Jüdin bin. Sophie kann das nicht verstehen. Obwohl es nun offiziell verboten ist, steht sie zu der Freundschaft. Ihr Neffe Thomas Hartnagel versteht warum. Als pensionierter Lehrer hat er die Erfahrung gemacht, dass Kinder eigentlich noch keine Vorurteile haben. Also ich habe an einer Schule unterrichtet mit sehr vielen Jugendlichen aus insgesamt mindestens 40 Ländern der Erde. Und in dieser Schule hat so etwas wie Rassismus oder irgendwelche Ausgrenzung nie auch nur die geringste Rolle gespielt. Also meine Erfahrung, dass Kinder an sich nicht empfänglich sind für Ideologien, die ausgrenzen. Für Kinder spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein anderes Kind schwarzhaarig oder blond ist, woher es kommt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Kinder beginnen auszugrenzen, das sind meistens dann, wenn sie schon ein bisschen älter sind, das sind dann die Erwachsenen, die Eltern, die sie beeinflussen. 1935 wird Hans, der von seinen Jungs verehrt wird und der Schwarm aller Mädchen ist, als Vertreter der Ulmer Hitlerjugend zum Parteitag der NSDAP in Nürnberg geschickt. Es ist eine besondere Ehre. Doch anders als erwartet, kommt Hans still und mit schlechter Laune zurück und liefert sich seitdem mit seinem Vater keine Wortgefechte über Hitler mehr. Vielleicht beginnt zumindest sein Zweifeln auf diesem Parteitag in Nürnberg, wo er Hitler selbst reden hört und die Hitlerjugend wie Soldaten marschieren sieht. Vielleicht beginnt sein Zweifeln auch, als er in der HJ heruntergestuft wird, weil er einem verhassten Vorgesetzten eine Ohrfeige gegeben hat. Und bei Sophie beginnt vielleicht die Saat des Zweifels aufzugehen, als sie ihren Posten als BDM-Gruppenführerin verliert, weil sie mit ihren Mädels die Fahne mit eigenen Zeichen und nicht nur mit nationalsozialistischen Symbolen geschmückt hat. Auf jeden Fall klingelt es im Spätherbst 1937 bei Familie Scholl frühmorgens an der Haustür. Aufmachen! Geheime Staatspolizei! Hausdurchsuchung! Gehen Sie zur Seite! Aber Sie können doch nicht... Zur Seite! Schaut in alle Schränke und Schubladen! Und unter die Matratzen! Da verstecken Sie gerne was! Jawohl! Die Eltern sind schockiert. Was könnten die Beamten suchen? Obwohl sie keine Ahnung hat, ahnt die Mutter, dass es etwas mit ihren Söhnen zu tun haben muss. Und hat eine Idee. Was auch immer Sie suchen, Sie werden ja doch nichts finden. Meine Herren, wenn Sie mich entschuldigen... Ich muss noch schnell zum Bäcker. Na, nichts da. Sie bleiben schön hier. Ja, lass sie nur gehen. Sie stört sowieso nur. Sobald sie die Wohnung verlassen hat, eilt die Mutter hoch ins Dachgeschoss, wo Hans und Werner ein Zimmer bewohnen. In Windeseile packt sie alles, was ihr irgendwie verdächtig erscheint, in einen Korb und bringt es zu einer Nachbarin. Als sie zur Wohnung unten zurückkehrt, führen die Polizisten ihre Kinder ab. Halt! Na los, los! Na los jetzt! Wo bringen Sie sie denn hin? Inge, Sophie und Werner werden verhaftet. Nur Liesel entgeht der Festnahme, da sie gerade nicht zu Hause ist. Sophie kommt schon nach einem Tag wieder frei. Aber Inge und Werner werden bei Schneetreiben auf einem offenen Lastwagen ins knapp 100 Kilometer entfernte Stuttgart gebracht und dort verhört. Als man ihnen nichts nachweisen kann, werden sie nach 8 Tagen entlassen. Im Vorraum des Gefängnisses werden sie herzlich von ihrer Mutter empfangen. Hier, ich habe euch Brote geschmiert und Plätzchen gebacken. Auch Hans ist verhaftet worden, in der Kaserne, in der er seinen Wehrdienst ableistet. Er muss ganze 5 Wochen im Gefängnis bleiben. Dann kommt er ebenfalls wieder frei. Ein Vorgesetzter hat sich für ihn eingesetzt. Aber was hat die gefürchtete Gestapo, die geheime Staatspolizei, bei den Scholz eigentlich gesucht? Nachdem er von der Hitlerjugend degradiert worden war, hatte Hans eine kleine Schar von Jungen um sich gesammelt und war mit ihnen auf eigene Faust unterwegs. Dabei sangen sie Lieder und lasen Bücher, die im Hitlerstaat verboten sind. Lieder und Texte der bündischen Jugend. Die bündische Jugend war eine mächtige Jugendbewegung in der Weimarer Republik. Ähnlich wie in der Hitlerjugend ging man wandern und suchte Abenteuer in der Natur. Aber ihre Mitglieder waren weltoffen und interessierten sich auch für andere Kulturen, für Bücher und Philosophie. Unter Hitler ist die bündische Jugend verboten. In einer groß angelegten Verhaftungswelle werden 1937 in ganz Deutschland junge Menschen festgenommen, die im Verdacht sogenannter bündischer Umtriebe stehen. Und dazu gehören eben auch die Kinder der Familie Scholl. Mittlerweile ist Sophie ein Teenager, der langsam flügge wird. Als sie 16 Jahre alt ist, begegnet sie Fritz, dem späteren Vater von Thomas Hartnagel. Ich war bei einem Tanzabend bei einer Freundin von Sophie Scholl. Die Eltern hatten ein Fotogeschäft in Ulm und hatten, was für damalige Zeit etwas ganz Besonderes war, hatten ein Grammophon, also wo man Schellackplatten abspielen konnte. Diese Freundin hat eben dann Sophie Scholl und auch andere Freundinnen eingeladen. Und mein Vater war jedenfalls auch mit eingeladen und dort haben sie sich kennengelernt. Sophie, wollen wir tanzen? Ja, klar. Ja. Die beiden tanzen stundenlang. Fritz ist ein gut aussehender junger Mann, 4 Jahre älter als Sophie, der auf eine Offiziersschule geht. Und Sophie verliebt sich Hals über Kopf und verrät ihrem Tagebuch: Ich habe Fritz gern wie keinen Menschen. Was schreibe ich? Ist doch alles sentimentaler Quatsch. Sophies Gefühle schlagen Purzelbäume. Mag er sie auch oder ist sie ihm zu jung? Und möchte sie selbst sich überhaupt auf solch eine Beziehung einlassen? Obwohl Sophie auf viele Menschen etwas schüchtern wirkt, ist sie mit ihren jungenhaften kurzen Haaren auch manchmal frech und verwegen. In den Osterferien fasst sie einen dreisten Entschluss. Mit ihrer besten Freundin macht sie sich heimlich auf den Weg nach Augsburg, wo Fritz stationiert ist. Am späten Nachmittag stehen die Mädchen plötzlich vor dem Kasernentor. Wir würden gerne Fähnrich Fritz Hartnagel sprechen. Und wer seid ihr? Sagen Sie ihm einfach, die Sophie und die Lisa sind hier. Na gut, wartet hier. Die Mädchen ahnen nicht, in welch schwierige Situation sie Fritz damit bringen. Denn es ist schon spät und Fritz, ganz Kavalier, möchte die Mädchen nicht in der Nacht allein nach Hause fahren lassen. Dass Frauen in der Kaserne übernachten, ist aber streng verboten. Schließlich quartiert Fritz Sophie und ihre Freundin doch heimlich in seiner Stube ein. Frühmorgens schleichen sich die Mädchen wieder aus der Kaserne. Leise, ihr beiden. Auf Wiedersehen, Fritz. Ich freue mich schon so, wenn du uns bald besuchst. Ja, ich auch. Und jetzt verschwindet. Leise. Sophie und Fritz schreiben sich in der folgenden Zeit viele Briefe, die bis heute erhalten sind. In einem dieser Briefe fragt Sophie Fritz schließlich ganz direkt. Lieber Fritz, ich möchte dich noch etwas fragen, was einfach gefragt sein muss, weil es sonst immer so unfertig in mir herumliegt. Was möchtest du an mir haben? Du sollst mir das bitte sagen, weil ich mir ja selbst gar nicht im Klaren bin. Meine liebe Sophie, was ich von dir haben möchte? Nicht Sophie. Gar nichts. Nur was du mir schenken magst und kannst. Ich will es wahren als mein Heiligstes. Aber nicht als Fordernde wollen wir uns gegenübertreten. Beschenken wollen wir uns. Sophie und Fritz sind nun offiziell ein Paar. Doch sehen können sie sich nur selten. Denn Fritz lebt in der Welt des Militärs, weit weg in Kasernen und Lagern. Aber an Wochenenden und in den Ferien kommt er zu Besuch. Dann gehen sie wandern oder fahren Ski. Für die Sommerferien 1939 planen sie etwas ganz Besonderes. Sie wollen zusammen nach Jugoslawien reisen. Schau mal, mit dem Schiff die ganze Küste entlang. Ich kann es noch gar nicht glauben. Du und ich, nur wir beide. Ja, wir beide. Fritz wagt es kaum, die Eltern von Sophie zu fragen, ob sie ihn begleiten darf. Große Reisen sind damals noch nicht so üblich wie heute. Und dass Eltern ihre Tochter mit einem jungen Mann in ein unbekanntes Land reisen lassen, erfordert viel Vertrauen. Sophies Eltern geben ihre Erlaubnis. Wochenlang planen Sophie und Fritz ihre Reise. Damals gibt es noch keine Europäische Union. Für den Grenzübertritt braucht man einen Pass. Auch den Euro gibt es noch nicht und auch keine Kreditkarten. Die Reisenden brauchen also jugoslawisches Geld. Sophie und Fritz eilen von Behörde zu Behörde. Alles gestaltet sich schwierig. Schließlich scheitert ihr Vorhaben vollends. Und das liegt an Adolf Hitler. Denn jetzt, im Jahr 1939, spitzt sich die Situation in Europa mehr und mehr zu. Es wird immer deutlicher, Hitler will Deutschland zur vorherrschenden Kraft in Europa machen. Immer wieder erinnert sich Sophie in diesen Tagen an den Satz, den sie vor vielen Jahren von ihrem Vater gehört hat. Hitler bedeutet Krieg. 1938 bereits marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Unter dem Jubel vieler Österreicher. Damit gehörte das kleine Alpenland nun zum Deutschen Reich. Und die Staatschefs von Frankreich und Großbritannien ließen Hitler gewähren. Hitler bedeutet Krieg. Ein halbes Jahr später marschierten deutsche Truppen im Sudetenland ein, das zur Tschechoslowakei gehörte, in dem aber ein großer Teil der Bevölkerung deutsche Wurzeln hatte. Und die Staatschefs von Frankreich und Großbritannien ließen Hitler gewähren. Hitler bedeutet Krieg. Und nun, am 1. September 1939, fallen deutsche Soldaten in Polen ein. Zwei Tage später erklären Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Es ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hitler bedeutet Krieg. Die Zeiten, in denen innerhalb der Familie Scholl ein tiefer Graben verlief, in denen die Eltern gegen und die Kinder für Hitler waren, sind jetzt endgültig vorbei. Die ganze Familie lehnt den Krieg entschieden ab. Sophies Freund Fritz, der sich ja für eine Offizierslaufbahn entschieden hat, wird sofort nach Kriegsbeginn in den Schwarzwald abkommandiert wo der Angriff durch die französische Armee erwartet wird. Sophie und Fritz können sich jetzt noch seltener sehen, aber sie schreiben sich weiterhin Briefe. Fritz, der Soldat, dessen Beruf der Krieg ist, und Sophie, die Kriegsgegnerin. Lieber Fritz, ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Liebe Sophie, ich sehe im Soldatentum eine Lebenshaltung. Selbstbewusst und doch bescheiden, aufrecht und treu, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbestechlich. Du wirst doch nicht glauben, dass es die Aufgabe der Wehrmacht ist, den Menschen eine wahrhafte, bescheidene, aufrechte Haltung beizubringen. Ich sehe meine Aufgabe als Offizier weniger in der Ausbildung in irgendeinem Waffenhandwerk als in der Erziehung zum Soldaten. Die soldatische Haltung ist doch eigentlich kein Beruf. So ideal, wie du sie dir vorstellst, ist sie doch eigentlich die sittliche Forderung eines jeden Menschen. Ich weiß, dass ich dazu noch sehr viel an mir selbst arbeiten muss. Aber wenn ich je in der Lage sein sollte, darin etwas zu leisten, sehe ich in meinem Beruf eine der schönsten Aufgaben. Ein Soldat hat doch einen Eid zu leisten. Seine Aufgabe ist es doch, den Befehl seiner Regierung auszuführen. Es kann sein, dass er morgen genau der entgegengesetzten Anschauung gehorchen muss wie gestern. Sein Beruf ist gehorchen. Wie aber kann ein Soldat eine wahrhaftige Haltung haben, wie du sagst, wenn er doch zum Lügen gezwungen wird? Oder ist das keine Lüge, wenn man heute der Regierung einen Eid ablegen muss und morgen der? Meine liebe Sophie, du bringst mich in einen großen Konflikt, wenn du mich nach dem Sinn des ganzen Blutvergießens fragst. Vor 2 Jahren hätte ich dir vielleicht eine Antwort darauf geben können, wo ich glaubte, ausgereift zu sein und mir über all diese Dinge im Klaren zu sein. Aber heute komme ich mir vor wie ein ganz kleiner Junge, der am Anfang seiner Entwicklung steht. Daran bist zum großen Teil du schuld. Und ich bin froh darum. Aber ich kann dir trotzdem nicht zustimmen, denn ich habe nicht den Mut, aus solch einer Ansicht die Konsequenzen zu ziehen. Mein lieber Fritz, denk auch mal an etwas anderes als nur an deine Arbeit. Kommst du manchmal noch zum Lesen? Ich wünsche dir sehr, dass du diesen Krieg und diese Zeit überstehst, ohne ihr geschöpft zu werden. Deine Sophie. Was für mich nach dem Briefwechsel das herausstechende Merkmal von Sophie Scholl war, sie hat keinerlei Kompromisse zugelassen und hat auf diese Weise meinem Vater das Leben schon auch schwer gemacht. ...60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte Thomas Hartnagel den Briefwechsel zwischen seinem Vater Fritz und seiner Tante Sophie in einem Buch. Er will damit zeigen, wie sehr sich beide in ihrer Entwicklung beeinflusst haben. Mein Vater hing sehr an Sophie Scholl. Er wollte sie auf keinen Fall verlieren und hat eben auch versucht, sich mit ihren Gedankengängen anzufreunden, mit ihren Gedankengängen auseinanderzusetzen. Er hat eigentlich den Beruf des Offiziers aus einer gewissen Überzeugung herausgewählt, dass im Soldatsein, im Offiziersein eben ganz bestimmte Werte wie Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, Zuverlässigkeit, Kameradschaft eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und diese Überzeugung hat Sophie Scholl nach und nach aufgeweicht und am Ende war er Pazifist. Die Liebe zu Sophie Scholl verändert Fritz grundlegend. Sie wird Einfluss auf sein ganzes Leben haben. Auch dann noch, als der Krieg längst vorbei, sie längst tot und sein Sohn Thomas auf der Welt ist. Er hat ganz klar gesagt, dass es eben ein junges Mädchen war, das ihn von rechts auf links gewendet hat. Und mein Vater hat dann eben in der Nachkriegszeit aus dieser Überzeugung, die er mit Hilfe von Sophie Scholl gewonnen hat, eben auch politische Konsequenzen gezogen. Hat sich also auch dann für Kriegsdienstverweigerer sehr stark engagiert, für Friedensbewegung, Ostermarschbewegung und auch innerhalb der SPD sich engagiert. In Sophies Heimatstadt Ulm ist zunächst vom Krieg noch nicht viel zu spüren. Die Ulmer brauchen zwar jetzt Bezugsscheine, um Lebensmittel und Kleider zu kaufen. Ab und zu erscheinen auch feindliche Flugzeuge am Himmel. Und in der Schule fällt immer wieder Unterricht aus, weil Lehrer zum Kriegsdienst eingezogen werden. Aber ansonsten geht alles seinen gewohnt gemächlichen Gang. Dann allerdings kommen immer mehr Meldungen von gefallenen Soldaten. Zahlreiche polnische Zwangsarbeiter müssen in Ulm und dem restlichen Deutschland schwere Arbeiten verrichten. Und SS und Gestapo, die gefürchteten Polizeitruppen Hitlers, verbreiten zunehmend Angst und Schrecken. Vor allem für jüdische Bürger in Deutschland wird die Situation immer bedrohlicher. In den ersten Jahren hatten die Nationalsozialisten das Ziel, ihnen das Leben in Deutschland so unerträglich zu machen, dass sie freiwillig das Land verlassen würden. Man nahm ihnen die Möglichkeit, Geld zu verdienen, beraubte sie wesentlicher Rechte, grenzte sie aus, bedrohte sie. Mein Mann ist Rechtsanwalt, aber er darf jetzt nicht mehr arbeiten. Wovon sollen wir nun leben? In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ziehen Schlägertrupps durch ganz Deutschland, zünden Synagogen, die Gotteshäuser der jüdischen Gemeinden an und verprügeln, verhaften oder ermorden jüdische Mitbürger. Organisiert werden die Randale von den Nationalsozialisten. Aber viele Bürger schließen sich den Schlägern an. Diese Nacht geht als Reichspogromnacht in die Geschichte ein. Als ich am Morgen aus dem Haus kam, war der ganze Gehweg voll mit den zerbrochenen Fensterscheiben von Vaters Laden. Da bekam ich fürchterliche Angst und musste weinen. Vater nahm mich in den Arm und ich spürte, dass auch er mit den Tränen kämpfte. Die Ausgrenzung wird noch schlimmer, als die Nationalsozialisten den von ihnen sogenannten Judenstern einführen. Einen handtellergroßen gelben Stoffstern, den von nun an alle Menschen jüdischen Glaubens an der Kleidung tragen müssen. Jeder soll uns sofort erkennen. Mein bester Freund darf nicht mehr mit mir spielen. Red nicht mit den Juden, haben seine Eltern zu ihm gesagt. Als wenn ich eine ansteckende Krankheit hätte. Durch den Krieg wird Auswanderung praktisch unmöglich. Schließlich führt Deutschland mit immer mehr Ländern Krieg. Wir müssen unbedingt raus aus Deutschland. Am besten nach Amerika. Aber wie sollen wir bloß ein Visum bekommen? Außerdem leben seit der Eroberung Polens nun auch mehr als 3 Millionen polnische Juden unter deutscher Herrschaft. 1941 fassen Hitler und seine Schergen den Plan, alle Juden Europas zu ermorden. Wir wurden in Eisenbahnwaggons gesteckt, total eng. Da drin war es unerträglich heiß, ohne Toiletten. Es hat fürchterlich gestunken. Tagelang dauerte unsere Fahrt. Und endete in sogenannten Konzentrationslagern. Dort müssen die Menschen so lange schwer arbeiten, bis sie sterben. Viele werden auch sofort umgebracht. Dieser Massenmord an den Juden wird Holocaust genannt. Später, nach dem Krieg, werden die meisten Deutschen behaupten, dass sie nicht wussten, was in den Konzentrationslagern passierte und dass die Nationalsozialisten mehr als 6 Millionen jüdische Menschen töteten. Tatsächlich ist damals in Deutschland davon offiziell nichts bekannt. Aber wer hinsieht und zuhört, der kann die Anzeichen kaum übersehen. Warum schließlich verschwinden immer mehr Menschen von heute auf morgen? Abführen! Los, los jetzt! Trotz allem besteht Sophie im Frühjahr 1940 ihr Abitur. Sie entschließt sich, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin zu machen. Danach muss sie 6 Monate zum Reichsarbeitsdienst. 2 Jahre später, im Frühjahr 1942, beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Biologiestudium an der Universität in München. Inge, ihre älteste Schwester, erinnert sich später in ihrem Buch Die Weiße Rose noch genau an diesen Maitag, an dem Sophie von zu Hause aufbricht in die große Stadt. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie am Morgen dastand, reisefertig und voll Erwartung. Eine gelbe Margarite vom Geburtstagstisch steckte an ihrer Schläfe. Und es sah schön aus, wie ihr so die dunkelbraunen Haare glatt und glänzend auf die Schultern fielen. Aus ihren großen dunklen Augen sah sie sich die Welt an. Prüfend und doch mit einer lebhaften Teilnahme. Ihr Gesicht war noch sehr kindlich und zart. An ihrem 21. Geburtstag fährt Sophie mit dem Zug nach München. Als sie dort am Hauptbahnhof aussteigt, wartet schon jemand auf sie. Wie ich mich freue. Lass dich umarmen, kleine Schwester. Schön, dass du endlich da bist. Hans studiert schon seit 3 Jahren in München Medizin. Sophie freut sich unbändig darauf, bei ihm zu sein. Gerade in der letzten Zeit sind die beiden Geschwister sich immer näher gekommen, haben sich Briefe geschrieben, sich gegenseitig Bücher empfohlen. Heute Abend wirst du meine Freundin kennenlernen. In der Studentenbude ihres Bruders feiert Sophie dann am Abend mit vielen neuen Gesichtern ihren Geburtstag. Sie trinken Wein und essen Kuchen, den die Mutter ihr mitgegeben hat. Auf meine kleine Schwester. Sie ist jetzt eine von uns. Zum Wohle. Ja, zum Wohle. Auf unseren Neuzugang. Auf das noch Geburtstagskind. Sophie fühlt sich von Anfang an wohl bei den Freunden ihres Bruders. Hier wird ganz ungezwungen bis in die Nacht diskutiert über Kunst, Literatur, Musik und über Politik. Zum Freundeskreis gehören... Gestatten? Willi Graf. Ich bin überzeugter Katholik und den Nationalsozialisten habe ich von Anfang an misstraut. Ich bin auch nie in die Hitlerjugend eingetreten, obwohl das ja eigentlich Pflicht ist. Junge, Junge, gedroht haben die mir, dass ich nicht zum Abitur zugelassen werde. Bin aber am Ende damit durchgekommen. Schurig. Schurig mein Name. Eigentlich Alexander Schmorell. Mein Vater ist Arzt hier in München, meine Mutter Russin. In meiner Brust schlummert eine russische Seele. Ich liebe das Zeichnen und Modellieren. Medizin studiere ich eigentlich nur, weil mein Vater sich das gewünscht hat. Ich bin der Christel. Christoph Probst. Ich bin stolzer Vater von 2 Jungs. Meine Frau ist schon wieder schwanger. Ich diskutiere gern über den Sinn des Lebens und über Gott. Und du? Mehr als je zuvor hat Sophie das Gefühl, Menschen gefunden zu haben, die sie voll und ganz verstehen, die fühlen und denken wie sie. Aber mit diesem Freundeskreis hat es, wie Sophie bald herausfinden wird, noch etwas Besonderes auf sich. Im Juni 1942 herrscht an vielen Orten Deutschlands helle Aufregung. Das liegt an einem ungewöhnlichen Brief, den einige 100 Menschen bekommen haben. Nichts ist eines. Dieses Kulturvolk ist unwürdiger, sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklicke regieren zu lassen. Jedem Empfänger dieses Schreibens ist sofort klar: Der Text ist brandgefährlich. Denn wer im nationalsozialistischen Staat die Regierung kritisiert, kommt schnell wegen Hochverrats vor Gericht. Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämen? Und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht? Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Wer schreibt sowas? Einige Leser werfen das Blatt sofort in den Müll. Andere verbrennen es. Manche gehen zur Polizei. Aber manche folgen auch der Aufforderung, die ganz unten steht. Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiter zu verteilen. Der Absender bleibt anonym, nennt sich nur die Weiße Rose. Vor allem an der Münchner Universität lösen die Briefe Unruhe aus. Viele Studenten ahnen, dieses Flugblatt hat einer von ihnen geschrieben. Heimlich werden die Blätter von Tisch zu Tisch gereicht. Hier, für dich. Während einer Vorlesung bekommt auch Sophie eins zugesteckt. Sie kann nicht glauben, was sie da liest. Der Text spricht all das aus, was sie schon so lange beschäftigt. Endlich tut jemand etwas. Als sie zu Hause ist, blättert Sophie vergnügt in einem Buch, das Hans auf dem Tisch liegen gelassen hat. Plötzlich stockt sie. Hä? Da ist eine Textstelle angestrichen. Hä? Genau dieses Zitat hat sie doch gerade gelesen. Da auch? In dem Flugblatt. Nein, das kann nicht sein. Bitte Gott, lass das nicht wahr sein. Als Hans nach Hause kommt, stellt Sophie ihn zur Rede. Weißt du, woher dieses Flugblatt kommt? Man soll heute manches nicht wissen, um niemanden in Gefahr zu bringen. Hans, sei ehrlich zu mir. Hast du dieses Flugblatt geschrieben oder nicht? Sophie hat große Angst um ihren Bruder. Aber sie ist auch beeindruckt. Wie mutig von ihm, nicht mehr nur zu reden. Ich mach mit. Sondern zu handeln. Allein kommst du gegen die nicht an. Dabei ist Hans gar nicht allein. Zur Weißen Rose gehören auch seine Freunde Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf. Einige Monate später wird sich auch noch ein Professor aus München anschließen. Der 50-jährige Kurt Huber ist Musikwissenschaftler, Philosoph und Psychologe und hadert schon lange mit dem nationalsozialistischen Regime. Sie alle wollen nicht länger schweigen. Angesichts der vielen jungen Männer, die nicht mehr aus dem Krieg nach Hause kommen, angesichts der Ermordung so vieler Juden, die immer offensichtlicher wird, angesichts der Kriegsverbrechen, die die deutsche Armee begeht und von denen immer mehr Menschen hinter vorgehaltener Hand sprechen. Warum Hans und seine Freunde ihren Widerstandskreis die Weiße Rose nennen, weiß man nicht genau. Vielleicht hat ein Roman den Ausschlag gegeben, bei dem es um den Kampf um eine Indianerfarm namens Weiße Rose in Mexiko geht. Vielleicht ist die Weiße Rose aber auch, wie schon in der Antike und im Mittelalter, ein Symbol der Verschwiegenheit. Tatsächlich ist das oberste Gebot der Weißen Rose Geheimhaltung. Niemand darf wissen, wer die Urheber der Aktionen sind. Sophie, Hans und ihren Freunden ist bewusst, werden sie erwischt, dann sind sie so gut wie tot. Und auch jeder ihrer Mitwisser. Die Herstellung und Verbreitung der Flugblätter ist eine große Herausforderung. Damals kann man nicht einfach in ein Geschäft gehen und einen Drucker oder Kopierer kaufen. Es gibt sogenannte Vervielfältigungsapparate, die mühsam von Hand betrieben werden müssen. Außerdem brauchen die Widerstandskämpfer jede Menge Papier und Briefmarken. Aber all das ist in Kriegszeiten schwierig zu bekommen. Sophie stürzt sich in die Arbeit. Sie war auf jeden Fall so etwas wie, ja, wie nennt man das im Verein, Kassenwartin. Sie hat das Geld verwaltet, sie hat vor allem logistische Aufgaben übernommen, sie hat Briefmarken besorgt, sie hat Briefumschläge besorgt, was eigentlich banal klingt. Aber damals, man konnte nicht einfach in ein Geschäft gehen und ich will mal 1000 Briefumschläge und 1000 Briefmarken. Das ging nicht, das hätte man sich sofort verdächtig gemacht und hätte die Gestapo auf den Plan gerufen. Also das war eine ganz diffizile Aufgabe über viele Kanäle und dann vor allem auch die Adressen ausfindig zu machen. Das heißt, das war im Deutschen Museum in München, da lagen alle Telefonbücher aus dem Deutschen Reich aus und dort haben sie dann recherchiert und haben einfach ganz willkürlich aus dem Telefonbuch, zumindest zum Schluss, dann tausende von Adressen abgeschrieben, an die sie dann die Flugblätter geschickt haben. Ein befreundeter Architekt und ein Buchhändler lassen die Weiße Rose nachts ihre Geschäftsräume nutzen. Die Herstellung der Flugblätter ist anstrengend und dauert viele kräfteraubende Stunden. Also mir wird langsam der Arm lahm. Schurik, kannst du mich mal ablösen hier im Vervielfältiger? Ich kurbel hier schon eine halbe Ewigkeit. Klar, mach eine Pause. Ich übernehme. Sophie, wie geht's mit dem Frankieren der Briefe voran? Ich hab's fast geschafft. Wir brauchen unbedingt bald neue Briefmarken. Nein. Fliegeralarm! Packt alles zusammen! Wir müssen alles verstecken! Hier hinter den Schrank! So. Kommt schon, beeilt euch! In letzter Sekunde eilen die Freunde in den Keller hinab. Kurz darauf hören sie die feindlichen Flieger über ihren Köpfen. Überall krachen und donnern Bomben, die in den umliegenden Häusern einschlagen. Sophie und ihre Freunde haben Glück und bleiben unversehrt. Als alles vorbei ist, schleichen sie sich wieder zurück. Gut, alles ruhig. Ich glaube, wir können weitermachen. Jetzt aber mal ein bisschen Tempo. Bis Ende Juli veröffentlicht die Weiße Rose 4 Flugblätter. Dann bekommen Hans, Schurig und Willi ihren Einberufungsbefehl. Sie müssen als Soldaten an die Front nach Russland. Ein berühmtes Foto zeigt Sophie Scholl, wie sie ihren Bruder und seine Freunde alle in Uniform verabschiedet. Sie lachen. Und doch ist die Furcht in ihre Gesichter geschrieben. Werden sie sich wiedersehen? Sophie, die in Deutschland zurückbleibt, hat noch andere Sorgen. Ihr Vater muss ins Gefängnis. Er hat im Büro Hitler als Gottesgeißel bezeichnet und ist deswegen prompt von einer Mitarbeiterin angezeigt worden. Abends stellt sich Sophie manchmal vor das Gefängnis und spielt auf ihrer Blockflöte ein bekanntes deutsches Volkslied. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Ach, Sophie. Nach 4 Monaten kommt Robert Scholl wieder frei. Doch er darf seinen Beruf als Steuerberater nicht mehr ausüben. Wie soll er seine Familie in Zukunft ernähren? Wie das Studium seiner Kinder bezahlen? Sophie ist in diesen Tagen häufig traurig und voller Angst. Ihrem Freund Fritz schreibt sie: Lieber Fritz, die Unsicherheit, in der wir heute dauernd leben, die uns ein fröhliches Planen für den morgigen Tag verbietet und auf alle die nächsten kommenden Tage ihre Schatten wirft, bedrückt mich Tag und Nacht und verlässt mich eigentlich keine Minute. Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird, von allen Seiten betrachtet, ob kein Schimmer der Zweideutigkeit an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen muss dem Misstrauen und der Vorsicht weichen. Oh, es ist ermüdend und manchmal entmutigend. Wenn Sophie es nicht mehr aushält, macht sie einen Spaziergang. Schon als Kind hat sie in der Natur Ruhe und Glück gefunden. Vor allem Bäume geben ihr Kraft. Wenn ich meinen Kopf wende, berührt er den rauen Stamm eines Apfelbaumes neben mir. Wie beschützend er seine guten Äste über mir ausbreitet. Höre ich vielleicht einen geheimen Pulsschlag? Ich drücke mein Gesicht an seine dunkle, warme Rinde und denke: Heimat. Und ich bin so unsäglich dankbar in diesem Augenblick. Im Herbst kehren Hans, Schurig und Willi von der Front zurück. Sie haben die Schrecken des Krieges und die Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Russland mit eigenen Augen gesehen und sind jetzt entschlossener denn je, gegen Hitler zu kämpfen. Im Winter 1942-1943 ist die deutsche Armee bei Stalingrad in Russland eingekesselt. Bei bis zu minus 20 Grad fegt der Wind über die russische Steppe. Die deutschen Soldaten in den Schützengräben sind von der Versorgung weitgehend abgeschnitten. Höchstens 2 Scheiben Brot bekommen sie pro Tag zu essen. Viele verhungern oder erfrieren. Aber Hitler hat für seine sterbenden Soldaten nur eine grausame Botschaft: Durchhalten. Mitten aus dieser Hölle meldet sich per Brief Fritz. Liebe Sophie, der 19.12. hat uns einen furchtbaren Tag gebracht. Wir hatten in der Nacht einen neuen Abschnitt übernommen mit meinem Bataillon. Und am Morgen griff der Russe dort mit einer Heftigkeit an, die selbst für unsere Infanteristen ungewöhnlich war. Die Erde bebte und kochte den ganzen Tag unter dem Artilleriefeuer, sodass man glauben konnte, es würde kein Leben mehr übrig bleiben auf diesem Stückchen Erde. Unsere Verluste waren auch derart, dass von meinem Bataillon gerade noch die Stärke einer Kompanie übrig geblieben ist. Die Berichte ihres Freundes erschüttern Sophie sehr. Sie ist in tiefer Sorge. Thomas Hartnagel ist sicher, dass auch die Briefe seines Vaters seine Tante dazu bewegt haben, sich in der Weißen Rose noch stärker zu engagieren. Er hat, denke ich, Sophie Scholl die politische und vor allem die militärische Realität nahegebracht. Sie hat einen erheblichen Teil ihrer Informationen über den Krieg, über den Kriegsverlauf, auch über Kriegsverbrechen, von denen mein Vater beispielsweise aus Russland berichtet hat, durch meinen Vater erfahren. Und dadurch wurde sie eben auch letztendlich bestärkt in ihrem Bestreben, etwas gegen dieses Regime zu tun. Einen Monat später sendet das Radio im Deutschen Reich. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Die Bevölkerung in Deutschland ist geschockt. 150.000 deutsche Soldaten sind bei der Schlacht um Stalingrad gestorben. 110.000 geraten in russische Kriegsgefangenschaft. Für Hitler ist es die erste ernste Niederlage in diesem Krieg. Die Mitglieder der Weißen Rose glauben, dass jetzt nach Stalingrad das Kriegsende kurz bevorsteht. Sie sind überzeugt, dass Deutschland den Krieg verlieren muss, damit Hitler entmachtet und die grausame Nazi-Herrschaft beendet wird. So verfassen sie ihr 6. Flugblatt. Ohne zu wissen, dass es ihr letztes sein wird. Es gärt im deutschen Volk. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklicke den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmermehr! Studentinnen, Studenten! Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung Europas durch den Nationalsozialismus. Im neuen, gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre. Am 18. Februar 1943, einem kalten Donnerstag, verlassen Sophie und Hans gegen 10 Uhr ihre Münchner Wohnung in der Franz-Josef-Straße. Beide sind nervös. Seit ein paar Tagen kursiert das Gerücht, dass Verhaftungen kurz bevorstünden. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg ins Hauptgebäude der Universität. Dort sind die Gänge leer. Die Studierenden lauschen in den Hörsälen den Vorlesungen. Sophie und Hans haben einen kleinen Koffer dabei, in dem die Flugblätter versteckt sind. Schnell huschen sie durch die Gänge und legen die Flugblätter auf Treppen und Fensterbänke. Dann gehen sie wieder. Doch am Ausgang bemerken sie, dass noch ein paar Blätter übrig geblieben sind und treffen eine folgenschwere Entscheidung. Wir sollten den Koffer ganz leeren. Ja, du hast recht. Keine Beweise. Sie kehren um und eilen die Treppe hinauf, die auf die Empore der großen Eingangshalle, genannt Lichthof, führt. Dort öffnet Sophie den Koffer und lässt die letzten Flugblätter in den Lichthof segeln. Schnell laufen sie die Treppe wieder hinunter. Doch da kommt ihnen der Hausmeister entgegen. Halt! Stehen bleiben! Was wollen Sie denn von uns? Wir müssen zur Vorlesung. Kriegsstopp! Fest packt er beide am Arm. Sie sind verhaftet! Sophie und Hans wehren sich nicht. Der Hausmeister alarmiert die Polizei. In der Gestapo-Zentrale werden sie 4 Tage lang einzeln verhört. Zunächst streiten sie alles ab, doch dann durchsuchen die Geheimpolizisten ihre Wohnung. Dort finden sie mehrere 108-Pfennig-Briefmarken und weitere Beweise. Sophie und Hans wissen, dass sie verloren haben. Sie geben alles zu. Ihnen geht es jetzt nur noch darum, von ihren Mitstreitern abzulenken. Deshalb nehmen sie alles auf sich. Doch kurz darauf fällt auch Christoph Probst, der Gestapo, in die Hände. Am 22. Februar 1943, nur 4 Tage nach ihrer Verhaftung, findet im Münchner Justizpalast der Prozess gegen Christoph Probst und die Geschwister Scholl statt. Der vorsitzende Richter ist Roland Freisler, genannt der Blutrichter, weil er schon so viele Gegner der Nationalsozialisten in den Tod geschickt hat. Er ist extra aus Berlin angereist. Mit einem gerechten Gerichtsverfahren hat die Verhandlung nichts zu tun. Es gibt keine ordentliche Verteidigung. Der Richter beschimpft die Angeklagten und brüllt sie nieder. Nach 5 Stunden spricht er sein Urteil. Todesstrafe wegen Hochverrats. Sophie, Hans und Christoph werden in das Münchner Gefängnis Stadelheim gebracht. Dort werden sie noch am selben Tag hingerichtet. Der Pfarrer, die Gefängniswärter, selbst der Henker sind beeindruckt, mit welcher Ruhe und Würde sie in den Tod gehen. Kurz vor der Hinrichtung ruft Hans: Es lebe die Freiheit! Auch Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Kurt Huber von der Weißen Rose werden verhaftet und hingerichtet. Zur Beerdigung von Sophie und Hans kommen kaum Trauergäste. Zu groß ist die Angst, ebenfalls ins Fadenkreuz der Behörden zu geraten. Ihre Geschwister und Eltern müssen mehrere Monate ins Gefängnis, obwohl sie nicht an den Aktionen der Weißen Rose beteiligt waren. Schutzhaft nennen die Nazis das zynisch. Auch nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hat die Familie jede Menge Schwierigkeiten. Nach der Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl war es so, dass die Familie in Ulm, ja, geächtet wurde, kann man wohl schon sagen. Leute, die sie schon lange kannten, die sie gut kannten, haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie sahen, da kam ein Scholl. Sie sind in Ulm in der Wohnung am Münsterplatz gekündigt worden von der renommierten Firma WMF. Die hat sie gekündigt, weil sie eine Familie von Vaterlandsverrätern konnten sie keine Wohnung vermieten. Das ändert sich selbst nach dem Kriegsende und dem Zusammenbruch des Hitlerregimes noch lange nicht. Nach dem Krieg, zumindest in Ulm, kann man sagen, dass es keine Auszeichnung war, einer Familie anzugehören. Eine Familie von, heute würde man sagen, Widerstandskämpfern. Damals klang zumindest so unterschwellig immer an, einer Familie von Vaterlandsverrätern, von Hochverrätern. Und auch selbst in meiner eigenen Erinnerung in der Grundschulzeit war es durchaus so, dass das als Makel angesehen wurde, dass Lehrer mir gegenüber durchaus sehr skeptisch eingestellt waren. Lehrer, die ja auch vor 45 im Nationalsozialismus Lehrer waren. Einer der wenigen, die damals zur Familie Scholl halten, ist Fritz Hartnagel, der im letzten Moment aus Stalingrad fliehen konnte. Er besucht die Scholls, hilft, wo er kann und heiratet schließlich Sophies Schwester Liesel. Einer ihrer gemeinsamen Söhne wird Thomas Hartnagel sein. Dieser hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was das Schicksal von Sophie, Hans und ihren Freunden, jungen Menschen von heute, noch sagen kann. Zu verhindern, dass wieder solche Situationen entstehen, das können vielleicht Kinder und Jugendliche nicht unmittelbar, aber sie können, denke ich, der Erwachsenenwelt immer ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Nicht alles, was Eltern und auch vielleicht Lehrer sagen, für bare Münze zu nehmen, sondern selbst zu denken. Das war auch Sophie Scholl das Allerwichtigste. Gott hat uns einen Kopf gegeben, damit wir denken, hat sie gesagt. Inge Scholl, die älteste Schwester, sieht es nach dem Krieg als ihre Aufgabe, von ihren Geschwistern zu erzählen und deren Erbe bekannt zu machen. 1952, fast 10 Jahre nach der Ermordung von Hans und Sophie, schreibt sie ein Buch mit dem Titel Die Weiße Rose. Kann man sie Helden nennen? Sie haben nichts Übermenschliches unternommen. Sie sind für etwas Einfaches eingestanden, für das Recht und die Freiheit des einzelnen Menschen. Sie haben sich keiner außergewöhnlichen Idee geopfert, haben keine großen Ziele verfolgt. Was sie wollten war, dass Menschen wie du und ich in einer menschlichen Welt leben können. Und vielleicht liegt darin das Große, dass sie für etwas so Einfaches eintraten und ihr Leben dafür aufs Spiel setzten. dass sie die Kraft hatten, das einfachste Recht mit einer letzten Hingabe zu verteidigen. Sophie und Hans wollten nicht als Märtyrer sterben. Sie liebten das Leben, sie liebten die Menschen. Sie hatten Pläne für die Zukunft. Aber sie wollten auch nicht länger schweigen zu dem Elend, das sie jeden Tag erlebten. Einer musste ja schließlich damit anfangen. Sophie Scholl hat verstanden, dass ein Unrechtssystem wie das von Adolf Hitler nur so lange Bestand haben kann, wie niemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Bis heute stehen Sophie, ihr Bruder Hans und die übrigen Mitglieder der Weißen Rose deshalb für einen gewaltlosen Widerstand gegen die Gewalt. Das Gesetz ändert sich. Das Gewissen nicht. Auf Wiederhören bei Audible.